weil man letztlich sich dann gegen die Menschheit ausspricht, aufgrund dieser radikalen Position zugunsten der Menschheit. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist das neue Musikvideo von der Band Ketka unter dem Titel Sommer 89. Beim Musikvideo handelt es sich um eine Geschichte eines Hamburger Studenten, der im Sommer 89, also im Sommer der Wende in Europa, der zum Zerfall des Ostblocks führte, sich nach Österreich aufmacht, um an der österreich-ungarischen Grenze mit einem Bolzenschneider Löcher in den Grenzzaun zu schneiden und somit auch einige DDR-Bürger, genauer gesagt, laut Songtext, drei Familien die Flucht in den Westen zu ermöglichen. Dieses Lied wird sehr emotional aufgebaut und das Musikvideo hat auch sehr filmische Qualität und produktionsmäßig ziemlich gut gemacht. Wir wollen in diesem Video kein künstlerisches Wert dieses Lieds oder dieses Musikvideos besprechen. Ich persönlich fand es qualitativ ziemlich hochwertig. Wir wollen nur die politische Botschaft dieses Lieds und dieses Musikvideos besprechen, weil es offensichtlich diese Botschaft gibt. Ja, das heißt also, uns geht es mehr um die Resonanz, um den Effekt, der vom Video verursacht worden ist, als um das Video selbst. Das Video selbst ist dann auch zum Teil eher vorgelesen und nicht gesungen. Im Grunde genommen geht es uns jetzt nicht um die Details des Videos selbst, sondern um den Effekt. Wie reagierten die Menschen auf diese Produktion? Das YouTube-Video wurde zum Beispiel von Jan Böhmermann geteilt, auch von Ole Schulz. Das Lied wurde vom Portal Bento auch super hoch gewertet und gefeiert. So, wir sehen, dass die Resonanz schon ziemlich hoch war und vor allem die Resonanz in eine bestimmte politischen Ecke bzw. unter den bestimmten politisch aktiven Celebrities. Was versucht man auch mit dem Video oder wie wird es zumindest interpretiert? Es wird interpretiert als eine Analogie zur Flüchtlingskrise, die sich momentan in Europa entwickelt oder beziehungsweise schon abzeichnet seit 2015. Lass uns kurz die Botschaft dieses Musikstücks analysieren und auslegen. Es wird präsumiert, dass im Prinzip alle Flüchtlinge und alle Situationen, sowohl die Situation im Sommer 89 als auch die Situation heute mit den Flüchtlingen aus Afrika und Nahe Osten im Prinzip gleich sind. Das heißt, den Flüchtlingen muss man immer helfen, egal wie die politische Situation drumherum ist. Alle Leute sind sozusagen gleich, kein Mensch ist illegal und man kann im Prinzip mit diesen Slogans weiter fortfahren. Im Prinzip sehe ich diese ganze Refugee Welcome Debatte kurz zusammenfasst. Und diese Debatte wird natürlich von den liberal progressiven Leuten und Kräften durchgesetzt. Hauptkritikpunkt für die, die sich faktisch dann auch positiv zum Video äußern, sind: Zum einen wird der Nationalstaat mehr oder minder abgelehnt, also als ein etwas Künstliches, das es zu überwinden gilt. Zum anderen natürlich auch, es gibt da situativ überhaupt keinen Unterschied. Es handelt sich letztlich immer um Menschen. Das ist so der Grundtenor derer, die das Video besonders mochten. Okay, und jetzt ist meine Frage. Kann man sagen, dass die Situation mit den DDR-Flüchtlingen in den 80er und 70er genauso war, wie die Situation heute mit den Flüchtlingen aus Afrika und Nahosten? Kann man diese Situationen geschichtlich und politisch gleichstellen? Gut, das heißt, ausgehend von denen, die auch bei YouTube sehr positiv sich zum Video äußerten und dieses Thema mit einbrachten, nämlich das Thema der Menschlichkeit, ist es natürlich äußerst unangenehm, tatsächlich dagegen argumentieren zu müssen. Warum? Weil man letztlich dann gegen die Menschheit ausspricht, aufgrund dieser radikalen Position zugunsten der Menschheit, die eigentlich so vielleicht etwas utopisch ist und vielleicht nicht unbedingt der Realität auf diesem Planeten wieder entspricht. Das heißt also, letztlich müssen wir uns dann auch die Frage stellen, können wir uns vielleicht im Diskurs so ein wenig bewegen, dass wir tatsächlich ein wenig uns von dieser Position entfernen und vielleicht rational einen historischen Einblick uns verschaffen, um die Situation zu vergleichen. Ach klar, du willst sozusagen dieses Problem so vernünftiger besprechen als, und nicht so emotional. Wie es ja, jetzt, das heißt, ja. Weil das Problem ist halt, im Prinzip im Musikvideo sind die Emotionen in Ordnung. Das ist im Endeffekt Kunst. Absolut, ja. Aber mein Problem ist, dass hier sich Kunst und Politik ein bisschen verschmelzen. Ja, das heißt, es ist absolut in Ordnung, Emotionen leben zu lassen. Dafür ist Kunst da, dafür ist Musik da. Wir wollen ja letztlich auch zur politischen Realität kommen. Das Nationalstaat, Grenzen, Mensch ist Mensch. Entspricht das den politischen Realitäten? Kann man so politisch und gesellschaftlich arbeiten? Ich würde gerne versuchen, dann jetzt zumindest historisch uns einen Überblick zu verschaffen, um zu sehen, ob es tatsächlich, abgesehen davon, dass es in beiden Fällen auch situativ um tatsächlich Homo sapiens handelte, also Individuen der gleichen Spezies, kann man dann vielleicht Unterschiede im historischen Kontext feststellen? Können wir, also indem wir uns vielleicht, vielleicht einen Schritt zurückgehen und das Ganze jetzt nicht so ausarten lassen im Sinne von früher oder gegen Menschheit oder Menschlichkeit. Im Falle der Wiedervereinigung Deutschlands bzw. der Wende 89 war es ja so, dass es streng genommen, ja, es waren Menschen, die aus der DDR geflüchtet sind, in Anführungsstrichen Flüchtlinge. Aus einer rechtlichen Perspektive waren das aber auch für Westdeutschland, den aufnehmenden Staat, deutsche Staatsbürger, bevor sie tatsächlich de jure zu Westdeutschen geworden sind. Das heißt, es gab rechtlich gesehen in der Wahrnehmung und auch in der Außen- und Innenpolitik Westdeutschlands, der Bundesrepublik im Verhältnis zur DDR, niemals die Position zweier deutscher Staaten. Das heißt, nach und nach zeichnete sich vielleicht eine Tendenz ab, aber die politische Position von Konrad Adenauer bis zur Wiedervereinigung unter Helmut Kohl war durchgehend, vielleicht mit einigen Ausnahmen der Aufweichung der Doktrin, unter Willy Brandt mit seiner Ostpolitik, immer die deutsche Wiedervereinigung, dass es nur einen deutschen Staat gibt, der aufgrund historischer und politischer Widrigkeiten administrativ getrennt ist. Es handelte sich aber dennoch um deutsche Staatsbürger, die vielleicht auch aufgrund einer historischen Misslage tatsächlich das Pech hatten, in einem Territorium des Staatsverbundes zu leben, das noch nicht mit dem Rest des Staates wieder vereinigt werden konnte, bis tatsächlich die Wende gekommen ist. Das heißt also, Flüchtling ist hier nicht gleich Flüchtling in einem historischen oder politischen Kontext. Was ist dann mit den DDR-Flüchtlingen, die in die Tschechoslowakei geflohen sind, um sich da bei der deutschen Botschaft in Prag zu melden? Ich sehe da keinen großen Unterschied zu den Personen, die über Ungarn tatsächlich sich und Österreich letztlich einen Weg gebahnt haben bis zur BRD, bis Westdeutschland. Das heißt, ich sehe da eigentlich keinen qualitativen Unterschied. Auch in der Wahrnehmung, in der westdeutschen Wahrnehmung, damals noch vor der Wiedervereinigung, war es ja so, dass es sich um Personen handelte, also um deutsche Staatsbürger, die im Grunde genommen aus einem noch nicht wiedervereinigten Teil des Landes stammten. Das heißt also, ja, Flüchtlinge, aber es ist, wie gesagt, in einem historischen Kontext war es ja so, dass es im Grunde genommen immer nach westdeutschem Verständnis deutsche Staatsbürger gewesen sind. Und zwar eines noch zu vereinenden Deutschlands, kurz danach ereignete sich ja auch die Wiedervereinigung. Zweiter Punkt, die DDR wurde ja wiedervereinigt mit der BRD, so einen gesamtdeutschen Staat. Das heißt also, diese Nation hörte auf zu existieren, um aufzugehen in einen neuen Staatsverband oder in einen neuen Staatsbund. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass Flüchtlinge, es gab sicherlich dann nach der Wiedervereinigung Binnenwanderung, aber es waren im Grunde genommen keine Flüchtlinge, sondern es waren dann letztlich deutsche Staatsbürger, die nach der Wiedervereinigung, die im Rahmen ihrer Flucht dafür sorgten, dass die deutsche Wiedervereinigung Realität geworden ist. Heißt es, dass diese Gleichstellung zumindest historisch falsch ist? Ja, und zwar insofern, dass wir uns dann, und das ist das Problematische, wir gehen ja von Terminus Flüchtling aus. Das heißt, wir müssten dann, und da bewegen wir uns auf ein Terrain, der sehr kritisch ist, zumindest in Deutschland und Europa momentan im politischen Diskurs, wir müssen dann Flüchtling genau definieren. Und was tatsächlich als Flüchtling nach internationalen Konventionen als solcher tatsächlich wahrzunehmen ist. Letztlich aber die Analogie zu schaffen zu dieser Wanderungsbewegung, die sich momentan nach Europa ergeben hat in den letzten 2-3 Jahren, und zwar äußerst massiv, ist dahingehend kritisch, weil es letztlich kein althergebrachtes politisches Ziel Europas war, tatsächlich uneingeschränkt tatsächlich Personen aufzunehmen, sondern dass Migrationsbewegungen in Europa in einem historischen Verständnis immer sehr stark gekoppelt waren an nationaler Bindung, genauso wie zum Beispiel im Falle der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Gebiete, durch die Deutschstämmigen aus Osteuropa, die ihre Heimat verloren haben, also in der Tschechoslowakei, in Polen, auch die Aussiedler im Falle der Sowjetunion und so weiter und so fort. Es gab immer einen direkten Bezug zur eigenen Geschichte und zur eigenen Politik und zur eigenen nationalen Entwicklung. Das heißt also, wir können jetzt letztlich nicht das Ganze entkoppeln von der Realität. Das heißt, es gibt Nationalstaaten, es gibt historische Entwicklungen. Und diese Pauschalisierung, es handelt Flüchtling, ist Flüchtling, nützt uns nichts, weil wir letztlich dann uns dann in diesem Diskurs aufhalten, in dem es überhaupt keine Differenzierungsmöglichkeit gibt. Wenn man es radikal verfolgt, können wir die Grenzen aufschließen. Jetzt ist die Frage, ist es ökonomisch tragbar? Gehen wir diesen Diskurs weiter. Jeder darf rein. Es gibt den Terminus Flüchtling nicht. Es gibt offene Grenzen in Europa und in der gesamten Welt. Es gibt diesen Nationalstaat nicht mehr. Wie groß ist die Aufnahmefähigkeit? Wie ist die wirtschaftliche Tragweite? Ich finde die Fragen, die du stellst, ganz spannend. Mal sehen, ob diese Fragen genauso emotional und hochwertig im nächsten Track von Ketka thematisiert werden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich passieren wird. Aber ich glaube, du hast recht im Sinne, dass momentan in der öffentlichen Diskurs, dass es zu emotional besprochen wird. Und ich finde, dass die Rolle, die jetzt Celebrities oder, sage ich mal so, Pop-Culture-Figuren spielen, sehr, sehr fraglich. Weil die sind alle, die vertreten alle bestimmte politische Meinungen und sie dürfen das machen. Aber dadurch, dass sie in den Medien super präsent sind und im Prinzip Medienmacht haben, gibt es eine gewisse Verzerrung. Das finde ich problematisch. Ich finde es auch ganz interessant, dass als ich dieses Video gesehen habe, dachte ich, dass es eine wahre Geschichte ist, weil es schon so aufgebaut und ziemlich präzise, geschichtlich präzise aufgebaut ist. Aber ich konnte leider nach kurzer Recherche nirgendwo finden, ob es echt oder nicht echt ist. Ich gehe davon aus, dass es eine fiktive Geschichte ist. Wenn ihr genau wisst, ob es eine fiktive Geschichte oder nicht, schreibt das bitte in den Kommentaren. Ich gehe davon aus, dass es eine fiktive Geschichte ist, was für mich die ganze Situation noch schlimmer wird oder noch fraglicher macht, weil ich weiß nicht, ob es solche Leute wie diese Hamburger Student überhaupt gab und ob solche Situationen überhaupt gab. Aber es wird vermutet, dass es eine echte Geschichte ist. Ich habe das Gefühl, es wird suggeriert, dass wir alle jetzt uns wie diese Hamburger Student benehmen sollten und Löcher in unsere Zaunen machen sollten. Weil, wie er damals es machte, aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich das machte. Das finde ich schwierig, oder? Was glaubst du, Gustavo? Oder vielleicht war es auch nur eine Überspitzung der Autoren des Songs im Rahmen einer sehr gelungenen Promo-Aktion. Schließlich wird in jedem Artikel, in dem das Video und auch der Song thematisiert wird, letztlich auch immer wieder angezeigt, dass im Oktober das neue Album erscheint. Ja, und das Video hat schon über 200.000 Views auf YouTube und war einige Tage im Trend. Ja, von mir aus auch Hut ab. Marketingmäßig war die ganze Aktion sehr erfolgreich. Ich persönlich hatte keine Ahnung von dieser Band vor letzte Woche. Wirklich wusste nicht, dass diese Band überhaupt existiert. Jetzt weiß ich. Das heißt, auf mich hat es definitiv gewirkt und funktioniert. Aber was denkt ihr? Bringt es uns in der Diskussion weiter zum Thema Einwanderung und Flüchtlinge? Oder ist das einfach eine gelungene PR-Aktion, die sich mit dem heißen politischen Thema beschäftigt? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und hinterlasst uns ein Like. Danke und ciao. Danke und ciao.